Herzlich willkommen. Die Radiobrücke steht auch am dritten Tag. Noch etwas diesig hier heute. Weiterhin liegen Berlin und Brandenburg, was die Temperaturen betrifft, leicht in Führung. Im Hintergrund hört man wieder leicht noch die Reste vom Muezzin, oder? Ja, mit viel gutem Willen. Vielleicht haben Sie es heute den Tag über schon in den Radio 1 Nachrichten gehört. Die Initiative Volksentscheid Fahrrad will noch vor dem Wochenende damit beginnen, Unterschriften zu sammeln. Eine Forderung, mehrere hundert Kilometer neue Radstreifen. Da dachten wir uns, mal sehen, wie die Situation für Radfahrer in Istanbul ist. Und haben unsere Reporterin Diana Arapovic losgeschickt, um mal in Istanbul Rad zu fahren. Ein Abenteuer, kann ich Ihnen jetzt schon versprechen. Vor allem sind wir aber natürlich hier, weil für die europäische und deutsche Politik die Türkei momentan eines der spannendsten Länder ist. Und über die politische Situation gibt es hier viel zu diskutieren. Das werden wir natürlich auch heute wieder machen. Aber ich sage es gern nochmal, immer mit der uns selbst verordneten Vorgabe, wir wollen hier keinen Interviewpartner in Gefahr bringen. Gleich spreche ich hier mit einem deutsch-türkischen Paar. Sie hat türkische Wurzeln und ist Schriftstellerin und Journalistin. Er ist Journalist und Taz-Mitbegründer. Was Radio 1 in dieser Woche als Radiobrücke gebaut hat, haben sich Dilek Çapçoğlu, 56 Jahre alt, und Jürgen Gottschlich, 62, schon vor 17 Jahren zusammengezimmert. Sie ist Schriftstellerin und Journalistin, hat aus der Türkei für deutsche Zeitungen berichtet. Ab und zu ist sie auf Radio 1 auch zu hören. Er ist bekannt als Taz-Mitgründer und schreibt auch heute noch unter anderem für die Taz. Guten Abend, schön, dass Sie beide da sind, oder guten Tag. Guten Tag. Hallo. Ja, guten Tag. Als Sie ein Paar wurden, war das ja noch eine andere Zeit. Frau Çapçoğlu, war das schwierig, damals der Verwandtschaft zu erklären, dass es nun ein rein deutscher Mann sein soll? Eigentlich nicht, weil mein Vater war Kapitän auf großer Fahrt und die Welt war eigentlich bei uns immer zu Hause. Nicht nur in Form von Objekten, sondern auch von Ideen und Ländern und Erzählungen. Insofern, also ich war auch auf der deutschen Schule. Habe hier in Istanbul Abitur gemacht, das ist unweit vom Goethe-Institut hier. Und insofern, nein, das war nicht schwierig. Und Herr Gottschlich, wie haben Sie das empfunden? War das schon ein Clash der Kulturen, in den Sie da vor zwei Jahrzehnten reingeraten sind? Habe ich auch nicht als Clash der Kulturen empfunden, weil also unsere Beziehung war hier nicht anders, als sie in Berlin gewesen wäre. Und die Arbeit war so faszinierend für mich, dass das, also als Clash habe ich das überhaupt nicht empfunden. Wann und wo haben Sie sich eigentlich genau kennengelernt? Also vor allem wo? Also wir kannten uns schon in Berlin und wir haben uns bei der Arbeit kennengelernt. Es ist ja so, wenn zwei Menschen sich treffen, die aus unterschiedlichen Ländern kommen und Hintergründen, dann läuft man immer Gefahr, zuerst sich als ein Land, als Vertreter eines Landes zu sehen. Aber wenn man sich bei der Arbeit trifft und etwas miteinander schon teilt und dann so kennenlernt als Person und dann nicht eben den Fehler macht, in dem anderen ein ganzes Land, eine ganze Kultur oder so zu sehen, dann ist es eigentlich kein Problem. Also das ist die größte Gefahr bei binationalen Beziehungen, finde ich, dass die Paare dann immer du und ich, ihr und wir sagen. Wenn man einfach du sagt, dann ist es eigentlich kein Problem. Frau Çapçoğlu, Sie haben ja auch für türkische Zeitungen geschrieben. War das früher eigentlich, ehe wir über heute reden, war das früher alles frei und entspannt oder musste man da auch auf einiges achten? Man musste eigentlich immer auf bestimmte Dinge achten. Also ich habe den Putsch 1980 hier erlebt als junge Studentin. Ich habe später auch andere Phasen erlebt, wo liberalere Regierungen waren, wo man aber bestimmte Tabuthemen nicht ansprechen konnte, wie zum Beispiel Kurdenfrage oder auch eben das Kopftuchthema später. Aber wir hatten natürlich noch nie eine Zeit, wo es so schwierig war wie heute. Also wo man direkt Gefahr läuft, ins Gefängnis zu kommen, wegen Beleidigung angezeigt zu werden. Das ist ja eine Lappalie erstmal, aber wegen Gefängnis und sogar lebensbedrohliche Situationen sind noch nie so schlimm gewesen wie heute. Wie gesagt, da reden wir auch gleich noch drüber. Kann man als Journalistin oder Journalist eigentlich in der Türkei gut von seiner Arbeit leben? Also wie ist es bei Ihnen? Ja, die Türkei ist ja, haben Sie vorhin schon angedeutet, im Moment in Deutschland sehr gefragt. Also für Journalisten arbeitsmäßig völlig super. Sollen die also so weitermachen hier? Also ich würde mich nicht beschweren, wenn es ein bisschen ruhiger wird. Wie erleben Sie eigentlich die deutsche Berichterstattung über die Türkei? Empfinden Sie die als zu einseitig, als zu kritisch? Ich weiß gar nicht, wer von beiden jetzt antworten möchte. Naja, ich meine, als Journalist berichtet man ja in der Regel über irgendwas, was schief läuft und nicht über Sachen, die toll sind. Also in der Regel jedenfalls, wenn man Nachrichten macht. Insofern hat man eigentlich strukturell immer ein bisschen verzerrtes Bild. Aber also ich glaube, in den deutschen Medien wird auch relativ ausführlich, auch hintergrundmäßig über die Entwicklung in der Türkei in den letzten Jahren relativ gut berichtet, ja. Also ich denke, dass die Berichterstattung schon sehr auf deutsche Probleme fixiert ist. Also es ist ja lange hier eigentlich sehr viel passiert und man hatte doch wenig Interesse, bis die Flüchtlingsfrage gekommen ist. Beziehungsweise davor, als die Gezi-Aufstände waren hier, da ist das Interesse auch nochmal aufgeflammt. Also das ist aber auch natürlich, weil das gilt eigentlich auch für jedes Land. Also in der Türkei ist die Auslandsberichterstattung über andere Länder nicht anders. Wir alle haben es mitbekommen, am vergangenen Freitag wurde der Chefredakteur der Zeitung Cumhuriyet zu einer Haftstrafe von fast 6 Jahren verurteilt. Sie, Frau Çapçoğlu, haben ja auch für die Cumhuriyet gearbeitet. Was Sie über die momentane Situation denken und wie es den Kollegen geht, das besprechen wir gleich. Dilek Çapçoğlu und Jürgen Gottschlich leben seit 17 Jahren in Istanbul. Sie ist Schriftstellerin und Journalistin. Er ist bekannt als Taz-Mitgründer und schreibt auch heute noch unter anderem für die Taz. Und sie besuchen uns auf der Radiobrücke Istanbul hier auf der Dachterrasse des Goethe-Instituts in Istanbul, von der wir in dieser Woche senden. Am vergangenen Freitag, wir haben es alle mitbekommen, wurde der Chefredakteur der Zeitung Cumhuriyet, Can Dündar, wegen Veröffentlichung geheimer Dokumente zu einer Haftstrafe von fast 6 Jahren verurteilt. Er ist noch auf freiem Fuß, weil er in Berufung geht. Droht das hier jetzt jedem, der kritisch über die Regierung oder den Präsidenten berichtet? Also es droht jedem, zum Beispiel Twitter-User, wenn er ins Visier gerät und den Präsidenten beleidigt haben soll. Ein Gerichtsverfahren. Aber in so einer Dimension droht das eigentlich nur bestimmten Personen, von denen man denkt, dass von denen eine besondere Gefahr für die Regierung ausgeht. Und Can Dündar als Chefredakteur dieser oppositionellen Zeitung ist natürlich auf dieser Liste. Ich denke, dass bestimmte Personen eher mehr in Gefahr sind. Aber er hatte ja Anklagepunkte, die bis zum lebenslänglich hätten führen können. Und da dachte ich dann schon wieder, dann sieht man aber doch, dass das Gericht jetzt nicht hundertprozentig nach der Pfeife der Regierung tanzt. Oder sehe ich da was falsch? Ja, das ist... Die Vorwürfe sind aufgetrennt worden. Der Vorwurf, Mitglied einer terroristischen Vereinigung zu sein, kommt noch. Also das haben sie abgetrennt in dem Verfahren. Das heißt, ihm droht womöglich schon noch mal bei einem zweiten Prozess noch eine höhere Haftstrafe. Ist das denn trotz allem am Ende ein halbwegs fairer Gerichtsprozess gewesen oder ist da gar nichts von dem erfüllt, was wir uns unter einem Rechtsstaat vorstellen? Also man kann nicht sagen, dass die ganze türkische Gerichtsbarkeit jetzt gleichgeschaltet ist oder so. Also es gibt schon Richter, die zum Beispiel, der Richter hat sie ja auf freien Fuß gesetzt. Und er hat diese Vorwürfe, terroristische Vereinigung und Spionage gestrichen, mehr oder weniger erstmal, dieser Richter. Es gibt schon durchaus Urteile, wo die Menschen freigesprochen werden. Also ganz verallgemeinern kann man das nicht. Knicken eigentlich inzwischen viele der türkischen Journalisten ein und schreiben regierungsfreundlich, was ja durchaus nachvollziehbar wäre, ehe man sich in Gefahr bringt? Ja, es gibt sicher Opportunisten. Die meisten bekommen aber gar nicht die Chance dazu, sondern werden einfach entlassen und ihre Zeitungen werden entweder dicht gemacht oder unter Regierungskontrolle gestellt. Also es gibt sicher Leute, die mehr mit einer Schere im Kopf jetzt arbeiten als zu früheren Zeiten. Aber die meisten kritischen Leute laufen nicht über, sondern werden einfach kaltgestellt. Kurz vor der Urteilsverkündung, hatten wir auch gesehen, wurde auf Can Dündar auch noch geschossen. Ist hier ein politisches Klima entstanden, das Menschen derart polarisiert, dass sie glauben, zu solchen Mitteln greifen zu müssen? Also ich denke eigentlich nicht. Wenn Sie hier in Istanbul leben, im Alltag, also in Ihrem Kiez, in Ihrem Viertel, Sie wissen, dass der Taxifahrer ein AKP-Wähler ist oder der Gemüsehändler ein Alevite ist und ein strenger AKP-Gegner. Also alle kommen doch irgendwie miteinander zurecht. Also dieses Bild von starker Polarisierung, ja, also in den Medien gibt es einen Kampf, es gibt einen Kampf Erbitterten in der Politik, aber auf der Straße, im Alltag, kommen die Menschen doch erstaunlich gut miteinander zurecht. Und das ist das Erstaunliche und was mich auch eigentlich optimistisch macht, dass eben dieses Image von fast bürgerkriegsähnlichen Polarisierungen hier eigentlich gar nicht wahr ist. Es gibt einen Flüchtlingsdeal zwischen der EU und der Türkei. Teil dieses Deals ist, dass Türken ohne Visum in die EU einreisen dürfen, bald. Auf der anderen Seite gibt es aber 72 Bedingungen für die Türkei, unter anderem, und das ist ja heute gerade sehr aktuell in der politischen Diskussion, eine Änderung des türkischen Antiterrorgesetzes. Nun weigert sich Erdogan, dieses Antiterrorgesetz zu ändern. Können Sie mir erklären, warum? Ich verstehe es nicht. Ja, dieses Antiterrorgesetz ist im Moment juristisch die am weitesten verbreitete Handhabe, um eben ganz exorbitante Strafen gegen Kritiker zu verhängen, weil man die Definition dessen, was Terrorismus ist, ist sehr breit. Und das ist ja auch das Anliegen der EU, dass man den Straftatbestand präzisieren soll, damit nicht Hinz und Kunz als Terrorist angeklagt werden kann. Und Erdogan will aber gerade das Gegenteil. Er hat ja kürzlich nochmal gesagt, alle, die irgendwie geistige Brandstifter sind in seinem Sinne, müssten auch als Terroristen angeklagt werden. Also da sehe ich wenig Kompromissmöglichkeiten. Ganz kurz zum Abschluss, was glauben Sie, platzt der Flüchtlingsdeal oder platzt er nicht? Also ich würde sagen, Tendenz eher ja, platzt. Was sagen Sie? Ich würde sagen, dass es nicht explizit platzt, sondern dass es dann halt immer mehr Flüchtlingen gelingen wird, wieder durchzukommen. Ja. Ja, diesen Wink mit dem Zaunfall haben wir verstanden. Dilek Çapcıoğlu und Jürgen Gottschlich leben seit 17 Jahren zusammen in Istanbul. Sie ist Schriftstellerin und Journalistin, er ist bekannt als Taz-Mitgründer. Beide haben uns auf der Radiobrücke Istanbul besucht. Vielen Dank, Dankeschön. Ja. Tschüss. 16.30 Uhr. So schön kann Frühling sein, denken wir uns in Berlin und Brandenburg und denken wir uns auch gerade in Istanbul. Der Blick von der Dachterrasse aufs Meer von hier oben ist wirklich, ich kann es nicht anders sagen, es ist ein Traum. Und dann denkt man immer wieder, was für eine herrliche Stadt, was für ein herrliches Land. Schade, dass es politisch hier gerade so schwierig ist. Andererseits, deswegen sind wir ja auch hier. Vor allem, weil die Türkei und die Politik hier Auswirkungen auf uns in Deutschland hat. Und damit meine ich nicht in erster Linie Programmänderungen bei ZDF Neo, sondern ankommende Flüchtlinge, vielleicht bald nach Deutschland kommende Kurden oder auch mögliche Auseinandersetzungen innerhalb der türkischen Community in Deutschland und auch Berlin. Wie übt man richtig Kritik, auch auf Türkisch? Gibt es da Unterschiede in der deutschen und der türkischen Mentalität? Welche? Das besprechen wir gleich. Mittwochnachmittag auf der Dachterrasse des Goethe-Instituts Istanbul ist es jetzt für uns alle wieder Zeit, was zu lernen. Hörst du? Lernst du? Weißt du? Der Radio 1 Kulturcheck. Wer in der Region Berlin-Brandenburg unterwegs ist, der trifft immer wieder auf Menschen, die irgendeinen türkischen Hintergrund haben. Und natürlich kann man sagen, wer in Berlin oder Brandenburg lebt, soll gefälligst Deutsch sprechen. Mag ja vielleicht stimmen, aber ist es nicht trotzdem eine schöne Geste, seinem Gegenüber ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern, wenn man demjenigen oder derjenigen zeigt, dass man sich auch mit seiner Muttersprache beschäftigt hat? Deswegen bleiben Sie jetzt doch dabei, wenn mir Emine Karaca als unsere Türkischlehrerin ein paar Worte Türkisch beibringt und auch Unterschiede zeigt im zwischenmenschlichen Umgang im Vergleich Deutschland-Türkei. Guten Tag, Emine. Guten Tag. Hallo, Merhaba, wie wir ihr sagen. Zweiter Tag unseres Sprachkurses. Gestern haben wir übers Grüßen und Flirten gesprochen. Heute geht's ums Kritisieren. Die Deutschen gelten ja gerne als nölig, wir Berliner und Brandenburger besonders. Wird in der Türkei viel genölt und kritisiert? Es wird kritisiert. Ich denke, im Vergleich zu Deutschland oder zu Deutschen, natürlich ist es alles Verallgemeinerung, aber wir kritisieren nicht so offen, glaube ich. Also eher so ein bisschen zurückhaltend. Wenn meine Redakteurin mit diesem Interview unzufrieden ist, sagt sie mir danach, das hat mir gar nicht gefallen, das war doof und langweilig. Bevor wir zu den einzelnen türkischen Worten kommen, würde das ein Türke oder eine Türkin anders formulieren? Ich glaube, würde vielleicht etwas vorsichtiger sein in der Kritik. Bisschen zurückhaltender vielleicht auch, dass man das so hinbiegt, ich hätte das anders gemacht oder ich hätte das so und so gemacht oder wäre es doch nicht besser, wenn das so und so wäre. Ich denke, da ist man vorsichtiger, weil an sich allgemein gesagt Türken eigentlich empfindlicher sind. Und wie sage ich es wörtlich, das hat mir nicht gefallen? Bu hoşuma gitmedi. Bu hoşuma gitmedi. Bu hoşuma gitmedi. Bu hoşuma gitmedi. Super. Ja, also nah dran auf jeden Fall. Würdest du sagen, dass auch Kritik, wir haben ja über diese bildreiche Sprache gesprochen, würdest du sagen, dass auch Kritik mehr in Bildern geübt wird? Ich denke zum Beispiel auch an die Politik, also wo man ja dann auch vielleicht eher so hinten durch die Brust. Es kommt drauf an, wo man die Kritik, glaube ich, ausübt. Also es gibt natürlich soziale Medien, da ist man offener in Kritik, weil man anonymer ist. Aber ansonsten in der Öffentlichkeit natürlich viel, viel verpackter das Ganze. Also nicht so offen wie, ich würde es jetzt mit Deutschland vergleichen, nicht so offen wie in Deutschland. Viel vorsichtiger auf jeden Fall. Wenn ich also über einen Präsidenten, oder nein, besser machen wir es anders, eine deutsche Kanzlerin sagen wollen würde, Angela Merkel ist keine gute Kanzlerin für Deutschland, ist jetzt nur ein Beispiel, Namen und Länder wären jetzt austauschbar. Wie würde ich das im Türkischen sagen, etwas verklausuliert, also eher in die Richtung, ich halte die momentane Besetzung des Postens der Regierungschefin für suboptimal oder anders? Man würde vielleicht schon sagen können, dass man nicht mit der Politik oder nicht zufrieden ist, glaube ich. Das ist, glaube ich, eher so. Weil zufrieden sein ist objektiv bzw. subjektiv, man ist es relativ. Nicht, also zufrieden sein kann auch für andere sehr positiv sein. Von daher ist das für mich ein bisschen zurückhaltendere Kritik. Mhm. Du hast gerade schon gesagt, Türken, wenn man kann nie verallgemeinert, aber im weitesten Sinne sind vielleicht ein bisschen empfindlicher. In der Türkei hat der Begriff ja Ehre auch eine andere Bedeutung als in Deutschland. Wie wichtig ist bei Kritik, dass der Gegenüber seine Ehre nicht verliert, wie man ja so schön sagt? Das ist bei Männern, glaube ich, schwieriger als bei Frauen hier. Weil Ehre wird oft auch vereint mit der männlichen Ehre und mit dem männlichen Stolz. Und das ist sehr unterschiedlich im Vergleich zu Deutschland, denke ich. Was heißt denn Ehre wörtlich? Şeref. Şeref. Şeref. Und seine Şeref darf man niemals verlieren? Sollte man nicht. Sollte man nicht, ja. Muss ich also sehr sensibel zuhören? Also wir alle waren so ein bisschen irritiert, wenn ein Regierungschef seinen Präsidenten in den höchsten Tönen lobt, nachdem dieser ihn offenbar aus dem Amt gejagt hat. Steht die Kritik dann also eher zwischen den Zeilen? Weil ich habe sie nicht rausgehört. Aber wenn man versucht, irgendwie Kritik zu finden, kann man das irgendwie rauspicken aus seiner Rede jetzt, weil du meintest die Rede. Die Hintergründe wissen, sehen die Kritik auch drin. Natürlich kann er eigentlich nicht offen darüber reden. Ich glaube, da hat er nicht so den Mut gegenüber dem Größten. Und Kritik, das ganz zum Abschluss, kann ja auch sehr schön sein. Das hat mir gerade großen Spaß gemacht. Das war sehr schön, Emine. Wie sage ich das? Das war sehr schön, Emine. Buçuk güzeldi, Emine. Buçuk güzel, Emine. Emine. Ja, schön. Emine Karaca ist Lehrerin hier am Goethe-Institut Istanbul und wird uns auch morgen wieder besuchen. Morgen reden wir über was ganz Wichtiges, nämlich über das richtige Fluchen, unter anderem im Straßenverkehr. Vielen Dank. Gerne. Teşekkürler. Hörst du? Lernst du? Weißt du? Der Radio 1 Kulturcheck. Und das ein oder andere Mal präsentieren wir Ihnen ja hier von der Dachterrasse des Goethe-Instituts auch türkische Musik. Jetzt kommt ein in der Türkei sehr bekannter Popsänger. Nein, nicht Hakan. Alle kennen immer nur Tarkan, es ist nicht Tarkan. Das ist einer, der hat bereits mit 5 Jahren seine musikalische Ausbildung begonnen, hat eine eigene Plattenfirma, also wie in Deutschland zum Beispiel die Fanta 4 oder die Toten Hosen. Und er hat die Türkei 2007 beim Eurovision Song Contest vertreten. Der steht ja auch an diesem Wochenende wieder an. Sie hören jetzt, schlecht ausgesprochen von mir, Kenan Doğulu mit Çakıdı. Gott. Kenan Dolu mit Çakı Dı. In Deutschland geht es ja bei der Debatte um die Visumfreiheit für die Türken gerade hoch her. CDU-Bundesinnenminister Thomas de Maizière hat offenbar Zweifel, ob der Deal mit der Türkei wirklich noch zustande kommt. Auch EU-Politiker glauben nicht, dass der Zeitplan noch zu halten ist. Ein Knackpunkt: Erdogan weigert sich, seine Antiterrorgesetze zu ändern. Da haben wir hier auf der Radiobrücke ja auch heute schon drüber gesprochen. Die EU kritisiert, dass die zu weit gefasst sind und willkürlich angewendet werden, diese Gesetze. Der türkische Präsident bleibt bei seinem: Wir gehen unseren Weg, ihr geht euren. Radio 1 ausgepresst. Die türkische Presseschau mit Micha Hölzen. Micha Hölzen ist hier oben auf der Dachterrasse und hat heute wieder in den türkischen Zeitungen geblättert. Grüß dich. Hi, grüß dich. Der Flüchtlingsdeal wackelt aus europäischer Sicht. Schlägt sich das heute auch eigentlich in den türkischen Blättern nieder? Also tatsächlich wirklich nur am Rande. Die türkischen Zeitungen, die werden heute dominiert von einem Anschlag, der gestern Nachmittag im Südosten des Landes stattgefunden hat. Die Behörden, die gehen hierzulande davon aus, dass der Anschlag 5 Häftlinge gegolten haben könnte, die mit einem Polizeikonvoi in ein Krankenhaus gebracht werden sollten. Und dann explodierte eine ferngezündete Autobombe. 3 Tote und über 40 Verletzte, darunter 12 Polizisten, waren die traurige Bilanz. Die kurdische PKK soll den Anschlag ausgeführt haben, weil sie die 5 Häftlinge für Verräter gehalten hat. Das passt ja dann eigentlich zu Erdogans Argumentation, dass er den Kampf im Inneren mit allen ihm zur Verfügung stehenden Mitteln führen möchte. Das wird in den regierungsnahen Blättern auch genau so thematisiert. Die greifen nämlich Erdogans Vorwurf auf, dass europäische Länder ein sicherer Hafen für Anhänger der PKK seien, und der türkische EU-Minister Volkan Bozkir, der wird heute auf dem Online-Portal Hürriyet Daily News zitiert. Vor dem Hintergrund des jüngsten Attentats hat der gesagt: Es ist unmöglich für die Türkei, an den Antiterrorgesetzen des Landes irgendetwas zu ändern. Das ist deutlich. Ja. Da wird ja von beiden Seiten gerade eine mächtige Drohkulisse aufgebaut. Richtig, und die große Frage ist, wie ernst es die beiden Seiten mit dieser unnachgiebigen Haltung wirklich meinen? Du guckst dir ja jeden Tag jetzt die türkischen Zeitungen an. Natürlich geht es dabei in erster Linie um die Inhalte, aber wenn man sich das Layout anguckt, dann sind da auch die Unterschiede zwischen türkischen und deutschen Blättern eher marginal, oder nicht? Ja, das kann man so sagen. Also die ähneln sich sehr. Wir kennen das bei unseren Zeitungen. Dann nehmen wir mal den Tagesspiegel, ne? Schönes Berliner Blatt. Da hast du auf der Titelseite den Tagesspiegel-Schriftzug, ne? Darunter die Weltkugel mit dem Bannertext: Rerum cognoscere causa. Mhm. Weißt du eigentlich, was das heißt? Ja. Ja, was denn? Ja, das geht dich gar nichts an. Ja, ich sag's mal so, ich habe großes Latinum, das heißt irgendwie den Dingen auf den Grund gehen, ist für ein Vergil. Ja, ich habe so auf den Moment gewartet hier. Du hast gegoogelt. Ja, und dieses Konzept des gedruckten Mottos, das findest du auf türkischen Zeitungsköpfen eben auch. Ne? Die oppositionelle Sözcü, auf Deutsch der Obmann, die hat links neben dem Titel die Augen Atatürks eingearbeitet, die so in die Ferne schauen, und oben drüber steht, jetzt mache ich mich auch mal ein bisschen zum Horst, ne? Sözcü zu Sara, Türkei zu Sar. Wenn der Obmann schweigt, dann schweigt die Türkei. Okay. Und die Hürriyet, auf Deutsch die Freiheit, die hat links neben dem Namenszug eine türkische Fahne abgebildet. Davor das stilisierte Konterfei Kemal Atatürks, Vater der türkischen Republik. Und drunter steht: Die Türkei den Türken. Das klingt jetzt erstmal sehr nationalistisch. Das muss man aber so ein bisschen im zeitlichen Zusammenhang sehen. Dieses Motto bezieht sich nämlich auf die Zeiten nach dem Ersten Weltkrieg, als dieses Land unter Griechen, Italienern, Franzosen und Armeniern aufgeteilt werden sollte und dann so von der Landkarte verschwunden wäre. Die Gestaltung türkischer Zeitungen findet offenbar auch mit viel Liebe zum Detail statt. Wäre es bei der Gestaltung der bilateralen Beziehung zwischen der Türkei und Europa doch auch alles so schön übersichtlich. Vielen Dank an unseren Radio 1 internen Klugscheißer. Danke. Wir sind live auf der Dachterrasse des Goethe-Instituts hier in Istanbul. Radiobrücke Istanbul haben wir das getauft. Und es sind erstaunlich viele Deutsche, die dann hier immer wieder vorbeikommen. In der Regel, weil wir sie eingeladen haben. In der Regel auch, wenn wir sie nicht eingeladen haben. Jetzt haben wir Besuch von jemandem bekommen. Seine Frau hat mir vergangene Woche schon geschrieben. Mann, wir sind zu der Zeit zufällig in Istanbul. Die Birgit hatte geschrieben. Wir sind Radio 1-Hörer aus der Nähe von Frankfurt am Main. Und sie ist zusammen mit dem Stefan gekommen. Stefan, was hat sie jetzt? Und er hat sogar nur für Erwachsene Shirt an. Toll, Stefan, was hat sie denn jetzt nach Istanbul gerade verschlagen? Ja, wir waren letztes Jahr schon mal in Istanbul und die Zeit war eigentlich zu kurz und wir wollten uns das dieses Mal noch mal in Ruhe anschauen und sind dieses Mal wieder hingefahren und ja, alles gut soweit. Was gefällt Ihnen denn an Istanbul, wenn Sie sagen, Sie wollten noch mal kommen? Ja, es ist ja eine riesengroße Stadt, 16 Millionen Einwohner, das ist hier für deutsche Verhältnisse ja fast unglaublich. Und ja, es gibt eigentlich so viele schöne Ecken und kleine versteckte Winkel, die kann man sich erstmal so erschließen, wenn man eigentlich mehr Zeit hat. Und das wollte man dieses Mal in Ruhe machen. Und jetzt beschreiben Sie mal, wie es Ihnen hier oben auf unserer Dachterrasse des Goethe-Instituts gefällt. Ja, also wunderbares Panorama. Ich kann es wirklich nur empfehlen. Wer zufällig hier ist, der soll auch hochkommen. Also wir haben es durch Zufall erfahren und das hat sich wirklich gelohnt. Vielen Dank dafür. Es ist ja auch öffentlich zugänglich, weil hier oben ist ja das Café Littera. Also wer wirklich uns irgendwo über den Stream hört und gerade in Istanbul ist, Sie sind herzlich eingeladen. Vielen Dank und dann noch eine schöne Zeit in Istanbul. Dankeschön. Danke gleichfalls. 17 Uhr. Wenn man gestern und heute auf den entsprechenden Nachrichtenportalen stöbert, findet man auch heute unter anderem diese Überschriften und gestern auch: Bedingungen für Visumfreiheit, de Maizière zweifelt an Erdogans Kooperationsbereitschaft und Türkei droht wieder Flüchtlinge zu schicken und Human Rights Watch sagt, Türkei schießt auf Flüchtlingskinder. Die Türkei steht also seit Monaten im Mittelpunkt der Politik in Europa, deswegen haben wir diese Radiobrücke gebaut und senden in dieser Woche von 16 bis 19 Uhr aus Istanbul für Berlin und Brandenburg. In Berlin soll noch in dieser Woche die Unterschriftensammlung für den Volksentscheid Fahrrad beginnen. Wie ist die Situation für Radfahrer eigentlich in Istanbul? Das hat für uns unsere Reporterin Diane Arapovic getestet, die Wahnsinnige. Aber sie ist zumindest wieder da. Hallo. Ja, und es ist auch alles dran. Ja. Also mehr hören Sie dazu gleich. Die Berliner Initiative Volksentscheid Fahrrad will noch vor dem Wochenende damit beginnen, Unterschriften zu sammeln. Die Initiative fordert ja unter anderem mehrere hundert Kilometer neue Radstreifen auf den Straßen. Und wir haben schon gemerkt, durch Istanbul hat sich unsere Perspektive so ein bisschen verändert. Als ich hörte, mehrere hundert Kilometer neue Radstreifen, da dachten wir hier, was nochmal sind eigentlich Radstreifen, wenn man hier unterwegs ist? Hier in Istanbul ist man von sowas nämlich wirklich noch weit entfernt, so unser Eindruck aus dem Straßenverkehr. Trotzdem gibt es auch hier diese seltene Spezies der Radfahrer. Eine ganz erschrockene Vertreterin dieser Art, die wurde heute begleitet von meiner Kollegin Diana Arapovic, heute Morgen auf dem Weg zu ihrer Arbeitsstelle. Und sie hat es hoffentlich und offensichtlich, zumindest sieht so aus, ohne größere Schäden überstanden. Grüß dich, Diane. Hallo, Marco. Also für mich wäre Fahrradfahren in dieser Stadt, Fußgänger sein ist ja schon ein Himmelfahrtskommando, Fahrradfahren erst recht. Wie war es für dich? Aufregend. Aber das fing schon mit der Taxifahrt an. Von hier bis zum Startpunkt meiner Radtour, 20 Minuten lang, ging es bergauf und bergab. Durch enge Gassen, über die Galata-Brücke, auf völlig vollgestopfte zwei- bis dreispurige Schnellstraßen, wo sich alles drängelt, rumhupt, dazwischen Mopeds, LKW, Fußgänger mit so riesigen, vollbepackten Karren. Und ich dachte nur, oh shit, das muss ich jetzt gleich alles mit dem Rad zurückfahren. Aber dann kam ich an und meine Begleitung war die Ruhe in Person. Hallo, ich bin Claudia Bübel. Ich wohne seit circa 9 Jahren in Istanbul und fahre seit 3 Jahren Fahrrad, leidenschaftlich. Und jetzt fahren wir meinen Lieblingsweg zur Arbeit von Aksaray nach Taksim. Ja, Claudia ist Anfang 30, junge Mutter, attraktiv, sportlich und ziemlich tough. Die hat mir erstmal ein paar grundsätzliche Regeln erklärt. Handzeichen bringen schon mal gar nichts. Augenkontakt ist wichtig. Irgendwie auffallen. Deswegen zieht sie sich im Sommer manchmal auch extra einen Spaghetti-Träger-Top an, was sie sonst in der Türkei eigentlich nicht macht. Aber genauso wichtig ist auch, auf Geräusche achten und selbst gehört werden. Man hat natürlich die Fahrradklingel. Aber die ist oft nicht laut genug. Das heißt, ich mache dann ein bestimmtes Geräusch, was ich von Leuten kenne, die auf den Straßen arbeiten. Das ist dann hopp. Das ist also quasi das Stoppgeräusch für Autofahrer. Das heißt, manchmal fahre ich einfach und schreie also relativ laut dann hopp. Um die Leute darauf aufmerksam zu machen, dass ich komme. Oder ich pfeife halt mit den Fingern dann. Ja, und dann ging es schon los. Gleich mal den Berg steil bergab auf eine große Straße mit vielen Autos und viel Gehupe. Ich denke gerade noch kurz drüber nach, wie man durch die Finger pfeift, wenn man ein Fahrrad fährt. Aber das soll mir jetzt kurz egal sein. Du bist dann immer hinter Claudia her. Ging das überhaupt? Weil die ist ja total erfahren, ne? Ja, genau. Also sie sagte, bleib immer immer hinter mir, achte darauf, was ich mache, guck auch mal nach hinten. Wenn sie also hopp gerufen hat, ich dann auch hopp, hab versucht, den Leuten in den Autos in die Augen zu gucken, gleichzeitig aber auch auf die Straße, dann wieder auf Claudia. Die Leute haben sich wahrscheinlich auch gedacht, was glotzt diese Touristin so komisch? Und dann plötzlich, oh je, totales Verkehrschaos an einer Stelle. Wir fahren jetzt auf den Sahil Yolo, auf die Straße, die am Wasser entlang führt. Und hier ist seit ein paar Monaten oder fast, ja, seit mehreren Jahren jetzt eigentlich schon eine große Baustelle. Die hat jetzt fast den ganzen Straßenverlauf eingenommen und das führt dazu, dass sich der eigentliche Straßenverlauf jeden Tag ändert. Und jetzt gibt es hier so Absperrungen, so große Betonsteine und da fahren wir jetzt einfach so quer durch. Okay. Ich also mit klopfendem Herzen hinterher, Claudia vorne, total entspannt, hat mich durch dieses Chaos durchgeführt. Und dann waren wir plötzlich am Marmara-Meer, am Bosporus. Da gab es plötzlich einen Fußgängerweg direkt am Wasser, den wir ganz entspannt nebeneinander herfahren konnten. Und ich konnte dann Claudia beim Fahren fragen, warum sie sich das jeden Tag antut. Also wenn man so dieses Haus verlässt und sich auf den Weg zur Arbeit macht und dann erstmal so die Energie der Stadt spürt und auch so den Fluss des Verkehrs und sich da dann einordnet, dann gibt einem das erstmal so Power für den Tag. Und dann kommt man an diese Straße hier, wo dann die Sonne scheint und das Meer ist. Und wenn man Glück hat, man noch Delfine sieht, ja, dann ist das für mich schon mal der perfekte Start in den Tag. Und du glaubst nicht, was wir genau in diesem Moment gesehen haben. Ich glaub's tatsächlich nicht, wenn du jetzt Delfine sagst. Doch, ohne Witz, plötzlich tauchten Delfine auf. Hier der Audiobeweis. Ah, da! Das sind sogar dabei. Wie geil! Das ist ja geil! Also natürlich sind wir gleich abgestiegen, ich habe ein Video gemacht und dann ging es weiter und plötzlich war es auch gar nicht mehr so wild, sondern richtig, richtig toll, mitten in Istanbul Radfahren, über die Galata-Brücke, vor einer atemberaubenden Kulisse und dann den passenden Sound dazu. Ja, also das war schon echt ein einmaliger Moment für mich. Ich hätte stundenlang so weiterfahren können. Aber leider ging es dann irgendwann mal wieder bergauf. Und das bergauf heißt richtig bergauf? Ja, richtig so bergauf, dass ich absteigen musste. Ich habe geschwitzt, war aber auch noch gleichzeitig voller Adrenalin. Und dann hat mir Claudia aber auch von einer unangenehmen Seite des Fahrradfahrens in Istanbul erzählt. Zum Beispiel, dass es schon vorgekommen sein soll, dass Frauen nachts an roten Ampeln begrapscht worden sind, wenn sie auf Rädern unterwegs waren. Was ja an sich schon total selten vorkommt. Wie sieht's denn sonst aus mit anderen Radfahrern? Gibt's sowas? Habt ihr welche getroffen? Also wir haben einen einzigen anderen Radfahrer gesehen. In einer 15-Millionen-Stadt. Ja, also Radfahrer sind hier echt noch Exoten und müssen schon ganz besondere Typen sein, so wie Claudia Böbel eben. Ich habe mir tatsächlich überlegt, ob ich nicht Fahrradfahren in Istanbul als Hobby auch auf meinen Lebenslauf schreibe, weil es eben in irgendeiner Form Krisensituationsmanagement vielleicht irgendwie suggerieren könnte. Aber ich weiß nicht, letztendlich ist es eine Typfrage, denke ich. Also wenn einem das gefällt, dann kann man das gut machen, aber wenn man in irgendeiner Form halt Angst hat, dann sollte man das nicht machen, denke ich. Ja, aber, und das hat mir Claudia auch schon gesagt, es wurde bereits von der Stadtverwaltungsseite begonnen, mal über Radwege hier nachzudenken. Nachdenken über Radwege, wow, wie innovativ, der Hammer. Mit dem Rad unterwegs in Istanbul, Diana Rapovic hat den Selbstversuch gewagt und hat alles gut überstanden. Und ich kann sagen, als sie ankam, war sie komplett euphorisiert. Also es macht auch Spaß. Vielen Dank. In Istanbul auf der Dachterrasse des Goethe-Instituts habe ich gleich eine Jacke an, das weiß ich schon wieder. Es ist leicht bewölkt, so etwa gerade noch 20 Grad. Aber was interessiert Sie das Istanbul-Wetter, wenn es in Berlin und Brandenburg ein noch besseres gibt? Radio 1, live vom Bosporus. Wetter. Wenn Sie mal eine Sprache gelernt haben, dann wissen Sie, die Theorie ist das eine, die Praxis das andere. Und diese Praxiserfahrung bekommt in unserem Berlin-Brandenburg-Wetter jetzt eine junge Frau, die am Goethe-Institut Deutsch lernt. Guten Tag, Nilay Tessay. Guten Tag. Hallo. Wir können uns duzen, haben wir vorgesprochen. Was arbeitest du? Was machst du hier in Istanbul? Ich bin ein Tierarzt, aber das mache ich freiwillig. Und bei der Zeit, ich bin Sängerin und auch eine Kreativmusikdirektorin. Sängerin? Ja, du singst in einer Band? Ja, viele Bänder. Wenn die brauchen mich, die machen einen kleinen Anruf und ich habe diese Lieder. In 2 oder 3 Tagen, ich lerne und ich bin ein bisschen hyperaktiv. Das glaube ich. Zumal wenn dann auch noch eine Tierärztin. Nach unseren Eindrücken hier von der Straße, kommen da vor allem Katzen? Ja, Katzen, aber also meine Tiere sind immer die wilden Vögel, zum Beispiel Adler, Buzzard, Krähe oder Seagulls, I don't remember. Möwen. Ja, Möwen auch. Ja. Und manchmal Igel, Fuchse, die Sorten, dass die Menschen nicht kennen, auch die Tierärzten. Ja, sehr gut. Und ich wollte erst fragen, warum möchtest du Deutschland? Man hört, du hast schon sehr gut Deutsch gelernt. Warum lernst du Deutsch? Ich muss sehr gut sprechen und sehr gut schreiben, weil ich möchte nach Zürich Wettsuisse Fakultät gehen. Da gab ein Professor, er ist eine Vogelspezialistin und Spezialist, ich muss auch sowas sein, ich sage immer zu mir. Und deswegen, ich möchte diese Residenzstudium machen, deswegen, ich muss perfekt Deutsch sprechen. Ja, du bist auf einem sehr guten Weg. Also sie möchte Vogelspezialistin in Zürich werden. Was findest du denn an der deutschen Sprache so besonders schwierig? Also wann braucht man Dativ, Akkusativ und die Artikel? Das kann ich nicht wissen, weil ich habe Deutsch, also in Deutschland gelernt, natürlich ein bisschen. Ich war 4 Jahre alt, wir sollten nach Türkei kommen, aber ich habe nie die Artikel gesehen oder ich habe nur gehört, aber ich weiß nicht, also wie man das schreibt auch. Aber jetzt bist du, genau, und jetzt bist du aber am Goethe-Institut und wie lange lernst du hier jetzt schon? Also ich bin jetzt im zweiten Kurs und seit März geht es sehr gut für mich. Ich lerne, wie das man schreibt auch. Das ist gut. Und was gefällt dir an Deutschland? Aber du kannst dich gar nicht erinnern, oder? Wenn du mit 4 Jahren weg bist. Also ich erinnere. Ja? Entschuldigung, aber ich bin ein anderer Typ. Also ich erinnere auch die Straße, weil mein Onkel hat mich gebracht in die Straße und ich habe mein eigenes Haus gefunden, 2 Häuser gefunden. Und du magst Deutschland oder nicht? Kannst du auch sagen, wenn nicht, ist nicht schlimm. Nein, ich mag, weil ich fühle auch, Deutschland ist auch mein Haus und hier ist auch mein Haus. Ja. Also beides deine Heimat und jetzt ist Zeit für den Wetterbericht. Es tut mir leid, wir hatten das Problem gestern schon. Im Wetterbericht momentan kommt immer das böse, böse Wort Waldbrandgefahr vor. Das ist natürlich, wenn man diese Sprache gerade lernt, nicht so richtig schön. Aber jetzt hören Sie gut zu. Hier kommt nämlich das Brandenburg-Wetter. Viel Spaß mit Nilay Tesai. Ja, momentan in Berlin und Brandenburg immer noch sommerlich warm, nur weniger Wolken um 24 Grad. Achtung, die Waldbrandgefahr ist sehr hoch. Heute Nacht kaum Wolken bei Temperaturen zwischen 13 und 10 Grad. Morgen wird es wieder heiter. Nachmittags kann es dann aber einzelne Schauer und Gewitter haben bei maximal 27 Grad. Danach wird es deutlich kälter. Pfingstsonntag nur noch 11 bis 15 Grad. Fantastisch. Vielen, vielen Dank. Sie hat dabei ganz schön Farbe im Gesicht bekommen. Es war sehr, sehr anstrengend, aber es war wirklich sehr, sehr gut. Vielen, vielen Dank. Wir freuen uns dann auf eine neue Vogelexpertin aus Zürich. Dankeschön. Danke. Alles Gute für Radio 1. 17:30. Warum wählen die Türken immer wieder Erdogan? Warum haben die Türken ein so merkwürdiges Verständnis vom Wort Ehre? Warum haben die Türken eine so schwierige Beziehung zu den Kurden? In diesen 3 Fragen, die sich viele von uns ja auch in Berlin und Brandenburg öfter stellen, stecken schon so viele Verkürzungen, Verallgemeinerungen und Vorurteile, dass wir gedacht haben, wir fahren in diesen Zeiten, in denen die Türkei für die deutsche und europäische Politik so wichtig ist, einfach mal selber hin, um uns ein Bild zu machen. Und das erleben Sie ja in dieser Woche auf unserer Radiobrücke Istanbul, auf der es um Politik, Sport und auch Kultur geht. Ich freue mich auf jetzt auf 2 Theatermacher, die beide die türkische und die deutsche Theaterwelt kennen. Beide haben in beiden Ländern gelebt. Beide thematisieren deutsch-türkische Themen in ihren Stücken. Gleich sind sie hier zu Gast. Was unterscheidet deutsches Theater von türkischem Theater, außer der Sprache natürlich? Oder gibt es vielleicht auch kaum Unterschiede? Und welchen Einfluss nimmt die Politik aufs Theatermachen? Das sind Fragen, die ich klären möchte mit, ich versuche es gut auszusprechen, mit Nurkan Erpulat und mit Tuncay Kulaoğlu. Ich hoffe, das war richtig. Schönen guten Tag. Nicht gut? Fast perfekt. Aber? Aber. Na gut. Schönen guten Tag auch an Nurkan. Das war besser. Hallo. Sie, wenn ich das richtig verstanden habe, machen Sie in der Regel Theater in Deutschland, sind jetzt aber gerade in der Türkei. Wie läuft das bei Ihnen ab, bei Ihnen beiden? Fangen wir mit Ihnen mal an. Ja, wir sind beide aus Berlin. Wir arbeiten in Berlin. Ich bin am Gorki-Theater und hier bin ich nur dafür da, dass ich ein Stipendium habe, auch Tuncay so. Genau, wir sind in der Kulturakademie von Tarabya. Und nochmal, warum jetzt in der Türkei? Wegen des Stipendiums, wegen dieser Künstlerresidenz in der Kulturakademie Tarabya. Und mich und Nurkan verbindet eine langjährige Zusammenarbeit. Ich war jahrelang leitender Dramaturg von Ballhaus Naunienstraße, von dem Theater in Berlin. War da als Kurator und Chorautor auch tätig. Ja, und dank dieses Stipendiums sind wir jetzt beide in Istanbul mit unseren Projekten. Warum haben Sie dieses Stipendium bekommen? Weil Sie so tolle Typen sind oder warum bekommt man das? Toll sowieso und wir machen sowieso das beste Theater. Also bewirbt man sich darum oder wie funktioniert das? Nein, es gibt eine Jury und diese Jurymitglieder schlagen die Leute vor. Also es sind Künstler, Künstlerinnen in Tarabya aus allen Kunstdisziplinen. Nurkan, Sie haben als erster türkischer Regieschüler an der renommierten Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch in Berlin studiert. Welche Rolle hat denn Ihre türkische Herkunft dabei gespielt? Ich hoffe keine. Also wir Theaterleute sind ein Volk sowieso und ich gehöre zu dem Volk. Hoffentlich haben sie mich deswegen ausgewählt, weil ich toll war. Und davon gehen Sie auch aus? Ich hoffe. Also ich habe absolviert tatsächlich und zu Ende gebracht. Und seit 10 Jahren arbeite ich als Regisseur in Deutschland, in Österreich, mittlerweile in Istanbul. Haben Sie sich da eigentlich so ein bisschen exotisch gefühlt? Ich habe nicht exotisch gefühlt. Ich war einziger Türke und ich glaube, lange Zeit auch so. Unter mir gab es einen Grieche und der war mein Patenkind. Und wir waren zu zweit da, also Anestis. Das war ein bisschen so. Das hat sich aber geändert mittlerweile. Das freut mich sehr. Und der Türke hat sich mit dem Griechen gut verstanden? Wie gesagt, er war mein Patenkind. Ich habe den erste Schritte begleitet in der Schule und beziehungsweise es gibt so ein freundschaftliches System da. Man nimmt einen Patenkind von unteren Jahrgang und führt in den ersten Wegen, also begleitet bei den ersten Wegen. Wir haben uns gut verstanden. Bis heute sehen wir uns und beziehungsweise haben wir auch Anestis für Ballhaus damals auch gewonnen, mittlerweile auch für Gorki. Was unterscheidet, wenn man das so einfach sagen kann, türkisches von deutschem Theater? Oh Gott, das ist der Herr hier ist der Experte dafür. Also ich bin kein Theaterregisseur. Aber Sie machen auch Theater? Ich mach Theater, ich bin auch Filmemacher und Übersetzer, aber ich glaube, Nurkan kann da viel mehr darüber sagen. Ich glaube, es unterscheidet sich gar nicht, außer dass man hier automatisch politisch ist sehr oft und beziehungsweise, dass man mit seinen Arbeiten auch verboten werden kann. Was ist das besonders Tolle in der Türkei? Weil man nimmt Theaterkunst so ernst, dass man ihn verbieten möchte. Und sonst unterscheidet es nicht viel. Also genauso wie alle anderen Theatermenschen machen wir mit Herz und Seele und wir versuchen auch gutes Theater machen hier genauso in Deutschland, obwohl ich würde mich aus Deutschland wählen. Ich habe erstmal hier in der Türkei inszeniert. In der Hinsicht nicht viel, weil, ja, wie gesagt, Theater ist Theater. Wie politisch Theater in der Türkei ist oder sein darf, haben wir schon angesprochen. Reden wir gleich noch mehr drüber nach einem türkischen Song. Das ist eine Coverversion, die Sie schon nach den ersten Klängen erkennen werden. Diese türkische Ska-Band trägt lustigerweise den Namen Athena, passt gerade zu unserem Gespräch hier. Der Song heißt, schlecht ausgesprochen von mir, Ben Böyleyim, übersetzt, ich bin so und ich tippe, nach 5 Sekunden spätestens erkennen Sie ihn. Hayat bu kadar mı? Bence değil. Birkaç sözüm var. Biraz senin gibi yıkıldım ayağım. Duvarları var. Bazen esintili, bazen uzak. Yakınlarım var. Ben böyleyim. Kendi yolumda. Bırak, tutma beni. Kaybetsem de üzülmem asla. Ne boş kaygılarım. Korkma bana. Hiçbir şey olmaz. Yanlış doğru gibi. Eksik kalan. Birkaç satırsa. geçer. Yasif ister vazgeç beklentiler, sadece üzer. Ayrı dünyalarda farklı farklı kafalarda. Ben böyleyim kendi yolumda. Hayat benim her anımı yaşadım. Türkische Version von My Way haben Sie gerade gehört von Athena. Nurkan Erpulat und Tunjay Kualo. Das war jetzt viel schlechter als vorhin. Ja, ich war noch nicht fertig. Kulaoğlu. Kulaoğlu sind zwei Theatermacher, zum Teil auch Filmemacher, die sowohl in Deutschland als auch in der Türkei arbeiten. Jetzt sind sie hier auf der Dachterrasse des Goethe-Instituts. Die meisten Theatermacher, wir haben es schon angesprochen, sind politische Menschen. Wie politisch sind die Stücke, die Sie in Deutschland oder in der Türkei machen? Wie politisch ist mein Stück oder meine Inszenungen? Also ich hoffe, es ist politisch. Also ich würde behaupten, dass ich ein politisches Theater mache. Und in der Türkei habe ich kaum davon gemacht. Trotzdem ist es sehr politisch für die Türkei. Aber sonst behaupte ich mal, dass ich politisches Theater mache. Das heißt aber, wenn Sie Theater in der Türkei machen, ist es schon ein anderes Denken, als wenn Sie es in Deutschland machen? Nein, Denkweise ist das Gleiche, nur die Dosierung ist eine andere vielleicht. Die Dosierung ist eine andere, das ist eine schöne Formulierung. Wie ist es bei Ihnen, wenn Sie Filme machen? Das ist im Grunde genommen genauso. Aber ich denke, was Theater angeht, jetzt das Stück, was ich gerade hier produziere und zuständig bin als künstlerischer Leiter und Dramaturg, das wird ein deutsches Stück, vielleicht sogar die erste in deutscher Sprache produzierte und mit deutschen Geldern geförderte Theaterproduktion in der Türkei. Homeland Istanbul, ein deutscher Heimatabend. Und das ist ein sehr politisches Stück. Ja, worum geht's denn da? Es geht da um die Deutschen, die in Istanbul leben. Teilweise seit schon 100 Jahren, seit Generationen, seit ein paar Jahren, seit ein paar Monaten. Es gibt hier eine riesige Community und die Türken haben keine Ahnung davon. Man sieht diese Menschen. Sie haben eine unglaubliche Parallelgesellschaft hier aufgebaut. Und Emre Akal, Regisseur und Autor des Stückes, der auch mit einem Stipendium hier ist, hat sich diese Seelen ganz nah angeguckt und hat ein wunderschönes Stück geschrieben. Und wir haben auch Schauspieler aus Deutschland und wir werden dieses Stück hier in deutscher Sprache aufführen. Aber dann schließen Sie doch das türkische Publikum schon ganz schön aus. Dann ist es ein deutsches Stück für Deutsche in der Türkei. Nein, ein Stück in deutscher Sprache für deutsch sprechende und türkisch sprechende Menschen in Istanbul mit türkischen Übertiteln natürlich. Türkisch, also das heißt, da laufen dann die ganze Zeit Titel oben über der Bühne drüber. Ja, so wie das normalerweise ist. Und ich frage mal ganz, ganz, ganz frech, glauben Sie, das interessiert Türken hier? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, weil es gibt da ja eine sehr enge Freundschaft, die so kurz bevor das Osmanische Reich baden gegangen ist, angefangen hat. Historische Beziehungen. Die Türken lieben die Deutschen sehr und das Problem ist, sie kennen sie hier leider nicht. Gehen denn, diese Verallgemeinerungen sind immer schwierig, die Türken, die Deutschen, weiß ich. Ich versuche es jetzt trotzdem mal auf diesem Weg hier. Gehen denn die Türken gerne und häufig ins Theater? In Istanbul gibt es ein großes Publikum. Das ist nicht so groß wie in Berlin vielleicht, aber es ist schon gibt es ein Publikum, ja. Ist das eine bestimmte Schicht, die gerne ins Theater geht? Oder gibt es auch so quasi Volkstheater, wie man so sagt? Genauso wie in Deutschland. Es gibt eine bestimmte Schicht, die ins Theater gehen. Also da ist der Unterschied nicht so groß. Ich hänge noch so ein bisschen an der Politik. Sie haben gesagt, dann nimmt die Politik das Theater oft zu ernst. Das heißt, muss man Stücke irgendwie vorher einreichen oder sitzt jemand im Publikum und guckt und sagt was? Also wir sind noch nicht so weit. Ich fürchte bald. Wir kommen dazu, aber noch nicht so. Mindestens im Stadttheater gibt es so einen Apparat, aber ich arbeite nicht im Stadttheater, sondern in einem Bezirkstheater, auch halbwegs staatlich gefördertes Bezirkstheater. Da ist es nicht so, also natürlich, du darfst alles spielen, Es gibt aber viele Aber. Die Türkei ist das Land des Abers vielleicht. Auf jeden Fall erstmal kannst du spielen, es sei denn, es passiert wieder was oder es gibt angeblich eine Beleidigung an bestimmtes Staatsapparat oder Politiker und etc. Und da gibt es nochmal natürlich Zensur oder kann das verboten werden. Wenn ich ganz ehrlich zum Abschluss die Frage, wenn ich in Berlin würde ein Stück aufgeführt werden, was heißt ein deutscher Heimatabend? Ich glaube, ich würde nicht hingehen. Also das klingt mir so sehr nach Volksmusik und Helene Fischer. Jetzt, Entschuldigung, alle Helene Fischer-Fans. Also ich schwöre, die werden auch vorkommen, befürchte ich. Nein, Quatsch. Nein, ein deutscher Heimatabend deswegen, weil das Stück ja genau darauf zielt. Es gibt ja ein Deutschland, eine Ersatzheimat von Deutschland hier in Istanbul und darum geht es. Wir haben natürlich provoziert ein bisschen. Das Plakatmotiv erzählt auch schon Bände. Und wenn man das alles im Kontext dann sieht, beziehungsweise also unseren geilen Videotrailer, dann kann man das Ganze kontextualisieren. Aber es geht tatsächlich um die deutsche Community hier in Istanbul. 5 ganz starke Figuren auf der Bühne und nicht erfunden. Wenn ihr jetzt so von diesem Video schwärmt, kann ich Ihnen nur empfehlen, es gibt ja so Suchmaschinen im Netz. Homeland Istanbul, ein deutscher Heimatabend. Da finden Sie das dann. Nurkan Erpulat und Tuncay Kulaoğlu, es tut mir leid, sind 2 Theatermacher, die sowohl in Deutschland als auch in der Türkei arbeiten. Sie haben uns auf Radio 1 hier in Istanbul besucht. Dankeschön, hat Spaß gemacht. Vielen Dank. Danke auch. Dankeschön. 18 Uhr. Mittwochnachmittag in Berlin und Brandenburg. Fahren Sie gerade nach Hause? Oder sind Sie zu Hause? Oder auf dem Weg zu Alba in die Max-Schmeling-Halle? Oder sitzen Sie vielleicht gerade auch auf einer Terrasse? Wir senden ja in dieser Woche von der Dachterrasse des Goethe-Instituts in Istanbul, um Ihnen und uns dieses Land näher zu bringen, das ja gerade die Schlagzeilen bestimmt. Und ich habe es schon öfter gesagt, wir wollen auf keinen Fall, dass einer unserer Gesprächspartner in Bedrängnis kommt, weil er oder sie live und spontan hier was sagt, was irgendeinem wichtigen Politiker nicht gefällt. Unser nächster Gast, der hat das erlebt. Gleich werden wir nämlich hier einen Juniorprofessor von der Bosporus-Universität begrüßen, der im Januar einen Friedensaufruf unterschrieben hat und dafür heftigen Ärger bekommen hat. Wir haben in dieser Woche schon erfahren, dass es durchaus noch Zeitungen in der Türkei gibt, die nicht die Meinung der Regierung vertreten, dass auch deutsche Korrespondenten in Istanbul schon noch ihre Meinung sagen können. Etwas kniffliger scheint es zu sein, wenn man an der Universität arbeitet und einen Friedensaufruf unterzeichnet. Das hat nämlich Bülent Kutschuk erfahren müssen, er ist 42 Jahre alt, Juniorprofessor an der Bosic Universität hier in Istanbul und jetzt bei Radio 1 zu Gast. Schönen guten Tag. Guten Tag. Hallo. Bevor wir zum Friedensaufruf kommen und dem daraus folgenden Ärger, welche Verbindung haben Sie zu Berlin eigentlich? Naja, ich habe in Berlin studiert und promoviert und habe sehr viele Freunde da und immer wieder fliege ich dahin und sehe meine alten Freunde und meine alte Wohnung, Straßen und so. Und wenn ich da bin, natürlich vermisse ich Istanbul. Wenn ich hier bin, vermisse ich Berlin. In Deutschland waren jetzt, man darf nie verallgemeinern, ich weiß aber auf alle Studenten gesehen, die Studierenden früher, glaube ich, politischer, als sie es heute sind. Wie politisch sind Studenten an den Istanbuler Unis? Naja, mit Studenten ist es ein bisschen schwierig. Eigentlich seit diesen Gezi-Protesten sind die türkische Öffentlichkeit, sowohl die mediale Öffentlichkeit als auch die Öffentlichkeit auf der Straße, ist eigentlich sehr stark stillgelegt. Vor allem wegen der Bombenanschläge, die jetzt stattgefunden hat in Ankara vor ein paar Monaten im Friedensaufmarsch, sozusagen im Oktober war es, glaube ich, gewesen. Und seitdem eigentlich sind die Menschen sehr, sehr, sehr zurückgehalten. Eben, sie haben Angst, auf der Straße zu gehen. Deswegen kann man das schwer nachvollziehen oder sehen, wie weit jetzt die Studenten politisiert sind. Sie mögen politisiert sein, aber sie haben Angst, auf die Straße zu gehen. Wird denn an der Uni frei politisch diskutiert? Ist die Uni auch so ein, ja, kann man sagen, geschützter Raum, wo noch diskutiert wird, oder ist das gar kein Thema? Naja, es hängt davon ab, an welchen Universität man eben unterrichtet oder studiert. Nun, in der Türkei haben wir 170, 180 Universitäten und diese kleinen Universitäten in Provence sind sehr schlimm eigentlich, weil eben da gibt es keine Meinungsfreiheit und auch von der Autonomie der Universität kann man nicht sprechen. Deswegen, wenn man von der Universität spricht, sollte man von ein paar Universitäten sprechen, nämlich diese Universitäten, die alte Traditionen haben, die institutionalisiert sind, die weltweit Prestige haben. Also an diesen guten, prestigevollen Universitäten kann man noch Wissenschaft treiben, ansonsten sind die anderen kleinen Universitäten, die in den letzten 10 Jahren aufgebaut worden sind durch diese Regierung, da kann man eigentlich keine ernsthafte Wissenschaft treiben, auch keine Debatte. Wir reden gleich ausführlicher über die Konsequenzen, die dieser Friedensaufruf für Sie hatte. Aber was stand denn in diesem Aufruf? Das wissen wir ja gar nicht. Wissen Sie, wir haben Wir haben vor 3-4 Jahren einen Aufruf gemacht, als der Regierung zum ersten Mal gesagt hat, dass der Regierung sozusagen mit Friedensverhandlungen anfangen soll. Und wir haben dann eben das unterstützt mit einem Text. Und dann und das hat eigentlich keine Resonanz in dem Großen und Ganzen geschaffen, weil eben keiner das darauf geachtet hat, was eben ein paar hundert Akademiker denken zu dem Friedensprozess. Nun, mit diesem Aufruf haben wir gesagt, der Staat soll zurückkehren zu den Verhandlungen eigentlich. Und diese Menschenrechtsverletzungen in der kurdischen Regierung und diese all diese unmenschliche Behandlungen und Bombardierungen, Einkesselung von Stadtteilen, Ermordung von Zivilisten und all das waren für uns unerträglich und die müssten gestoppt werden und wir haben den Staat gefordert, dass sie zurückgeht und nochmal mit Friedensverhandlungen diesen Problem, diesen historischen Problem politisch löst. Eben, und dass wir uns auch dafür bereit erklärt haben, dass wir sozusagen unsere Bereitschaft erklärt haben, mit unseren Erkenntnissen und unseren Erfahrungen dazu beitragen können. Das stand in diesem Friedensaufruf, das war ein eindeutig politisches Statement, da gab es sicherlich auch andere Meinungen, aber für diesen Aufruf, der hatte Konsequenzen. Und über die Konsequenzen, die dieser Aufruf für Bülent Kuçuk hatte und warum er trotzdem sich den Mund offenbar, wie wir hören, nicht verbieten lässt, darüber reden wir gleich. Erstmal hören wir aber türkische Musik von Peyk. Das ist eine Band aus 4 Istanbuler Musikern, die zwar in Istanbul schon einen Hit hatten, trotzdem aber nicht von ihrer Musik leben können und sich deswegen unter anderem als Schmuckverkäufer über Wasser halten. Jetzt hören wir sie mit ihrem Song Eiskopf oder Sturkopf. Das ist der erwähnte Hit, Don Kaffa. Don Kaffa, Don. Öyle feci don ki atıp yaka paça bu hayatı taça en iyi sonu andı zamandı yine de hadi ya bir ton kafa ton bir ağır ki sok başı kuma gül yine de buna sizi bizi yok ki yok ki yine de arıbaz yalan dolan talan dolan yalan dolan talan yalan dolandı zamandı ayağa kalk olana bak başama bak suçuna we'll Und hier ein wichtiger Hinweis aus dem Radio 1 Verkehrsstudio. Vorsicht auf der A20 in Richtung Süden, Rostock Richtung Kreuz Uckermark. Zwischen Prenzlau Süd und dem Kreuz Uckermark kommt Ihnen ein Falschfahrer entgegen. Fahren Sie besonders vorsichtig und überholen Sie nicht auf der A20 in Richtung Süden, Rostock Richtung Kreuz Uckermark. Zwischen Prenzlau Süd und dem Kreuz Uckermark kommt Ihnen ein Falschfahrer entgegen. Fahren Sie in beiden Richtungen besonders vorsichtig. Wir melden, wenn die Gefahr vorüber ist. Und das war dann hier auf der Radiobrücke Istanbul ein wichtiger Verkehrshinweis. Zu Gast auf der Radiobrücke Istanbul von Radio 1 ist Bülent Kuçuk. Er ist Juniorprofessor an der Bosporus-Universität in Istanbul. Wir haben gerade über einen Friedensaufruf gesprochen, den er unterschrieben hat und der eigentlich gar keine große Aufmerksamkeit hatte, bis sich davon jemand auf den Schlips getreten fühlte. Dieser Friedensaufruf, den Sie unterschrieben haben, wo wurde der eigentlich veröffentlicht? Ja, grundsätzlich in kleinen Zeitungen, Online-Zeitungen, E-Sins, so nennen wir die. Die wurden erstmal in diesen T24, in Radikal-Zeitung, glaube ich, war noch eigentlich im Gange, und in Cumhuriyet-Zeitung. Also im Internet quasi? Internet oder eben sehr kleine linksliberale, würde ich sagen, Zeitungen veröffentlicht. Aber nachdem sozusagen regierungsnahe Zeitungen das eben gesehen haben und darüber berichtet haben, ist es ein Spektakel geworden. Und welchen Ärger gab es dann für Sie persönlich, also für Sie ganz persönlich? Soweit persönlich habe ich keinen großen Ärger bekommen, weil eben, ich weiß es nicht, also die Freunde von uns, die jetzt in diesen kleinen Städten arbeiten, an den kleinen Universitäten in Provence, die hatten große Probleme gehabt. Sie könnten nicht mehr in die Stadt reingehen, wo sie eigentlich arbeiten. Vergessen wir die Universität. Also in die Stadt, wo sie arbeiten, dürften sie oder konnten sie nicht mehr gehen wegen dieser Hetzkampagne. Wir sind glücklicherweise in einem Ort, wo relativ gesichert ist, an der Universität, wo ich arbeite. Aber auch da ist eigentlich das Leben nicht gesichert, weil eine Freundin von uns, die auch eine Junior Professorin ist, die wurde festgenommen wegen der zweiten Presseerklärung. Ich glaube, über 30 Leute haben ihren Job verloren, gerade diejenigen, die an privaten Universitäten arbeiten oder in diesen kleinen Universitäten. Viele sind festgenommen worden, wieder freigelassen worden. Und wir wissen nicht, was auf uns zukommt im September, weil es gibt ja einen Prozess, der eigentlich gegen uns läuft. Sie haben die Kollegin, die ins Gefängnis kam, angesprochen. Wie geht's ihr denn jetzt? Sie ist toll und sie ist super und sie ist sehr, sehr stark und sehr, sehr optimistisch natürlich, dass sie frei ist. Aber sie war auch, während sie im Gefängnis war, war sie gar nicht sozusagen erschüttert oder ausgeschüttert. Wie sagt man das? Eingeschüchtert, ja. Ja, das verstehe ich. Ich frage mich trotzdem, es gibt diesen Ärger und nicht alle sind zum Helden geboren. Also ich wäre es möglicherweise auch nicht. Warum stehen Sie jetzt trotzdem hier mit uns auf dieser Radiobrücke und reden mit uns im Radio? Haben Sie keine Angst, dass Ihnen irgendwelche Konsequenzen drohen? Naja, ich meine, es geht ja um die Äußerung von unseren Meinungen. Und soweit glauben wir immer noch, dass man eben die Meinungen äußern kann. Und so, wenn man eben nicht mal diese grundsätzlichen Menschenrechte eben nicht halten kann, wenn man die Meinungen nicht äußern kann, dann sollte man lieber eigentlich nicht mehr eben sich als Akademiker oder seine Person sozusagen bezeichnen, weil eben wir sind ja Menschen, die auch denken und sprechen müssen und sprechen können. Und deswegen, und gleichzeitig natürlich hoffen wir dadurch, dass eben die Weltöffentlichkeit, die Öffentlichkeit in Deutschland darauf aufmerksam wird, sodass es so eine politische Wirkung sozusagen auf den türkischen Staat, aber auch auf den deutschen Staat irgendwie hat. Dennoch sage ich es nochmal, ich könnte Leuten nicht böse sein und auch Kollegen von Ihnen, die sagen, komm, jetzt halten wir mal besser die Klappe. Gibt es denn diese Kollegen auch, die sagen, ich sage jetzt lieber nichts mehr? Naja, es gibt möglicherweise solche Kollegen, aber grundsätzlich ist es so, dass eben die Menschen sind jetzt viel, viel zurückgetretener jetzt. Sie sind viel, viel vorsichtiger. Wir sind alle sehr vorsichtig. Wir akzeptieren nicht alle Interviews, nicht alle Anfragen akzeptieren wir, weil wir müssen auch sehr selektiv damit umgehen, welche Kanäle, welche Interviews wir geben sollen oder geben dürfen. Aber wir sind viel, viel vorsichtiger geworden und viele Freunde von uns auch sind nach wie vor sehr, sehr tapfer und geben Interviews, um eben diesen Friedensprozess eben nochmal durchzusetzen, weil es geht nicht ja grundsätzlich um die Frieden von Akademikern, sondern um den Frieden, gesellschaftlichen Frieden in der Türkei. Und wir senden ja für Deutschland, wir senden für Berlin und Brandenburg. Was wünschen Sie sich denn von der deutschen Politik? Jetzt haben wir so viel über die türkische geredet. Naja, ich wünsche mir eigentlich kaum was. Ich muss sagen, ich bin ja auch nicht mal enttäuscht eigentlich, weil eben seit 20, 30 Jahren verfolge ich die Politik und die deutsche Außenpolitik war von Anfang an eigentlich im Hinblick auf die Türkei immer sehr, sehr, sehr, sehr problematisch gewesen und nach wie vor sind wir jetzt eigentlich nicht überrascht, wie eben die deutsche Außenpolitik jetzt auf die Türkei bisher ausgewirkt hat. Sie müssen es genau sagen. Also Sie meinen, die deutsche Politik ist so freundlich? Ja, eben, es ist möglicherweise freundlich und wegen dieser Flüchtlingsproblematik hat man eben das Problem, was man eben hier tatsächlich so akut erlebt, eben beiseite gelassen. Und das ist für uns ein großes Problem. Bülent Kutschuk, er ist Juniorprofessor an der Bosporus-Universität in Istanbul. Jetzt habe ich wieder gesagt, wie heißt die Universität eigentlich? Boğaziçi Universität. Mit ihm haben wir über seine Erlebnisse gesprochen, nachdem er einen Friedensaufruf unterschrieben hat. Vielen Dank und alles Gute. Ich danke Ihnen. Viele Grüße an Berlin. So, und da sind wir mit dem aktuellen Wetter aus Potsdam. Es ist nach wie vor sehr sonnig im Land. Sie wissen es inzwischen schon, in der letzten halben Stunde unserer täglichen Radiobrücke nach Istanbul wird hier auf der Dachterrasse getanzt und gefeiert und bestimmt auch in Brandenburg und Berlin. Welcher Gast heute unseren musikalischen Horizont erweitert, das erfahren Sie gleich. Aber erstmal gibt es ein bisschen vertraute Musik. Und es ist wieder soweit, die Dachterrasse des Goethe-Instituts Istanbul wird zur Partyzone. Es gibt wie immer um diese Zeit jetzt gleich Live-Musik, aber bevor wir den ersten Song hören, möchten wir Ihnen die Band, die hier heute spielt, erstmal kurz vorstellen. Sie sind die neue musikalische Brücke zwischen Orient und Okzident und Teil der globalisierten Welt. Junge türkische Singer-Songwriter. Mittlerweile hat sich am Bosporus eine lebendige Szene entwickelt. Eine von ihnen die zierliche Multi-Instrumentalistin Nil İpek. ...1988 in Izmir geboren, sang sie als Kind ständig vor sich hin und begann im zarten Alter von 5 Jahren mit dem Klavierspielen. Schnell wurde dem talentierten Mädchen langweilig und die erste Geige musste her. Überdrüssig von der Fidelei erweiterte sie rasch ihren musikalischen Horizont, entdeckte den E-Bass und zupfte fortan als Disney-Fan die Saiten bei der Band Carton, die Titelmelodien und Zeichentrickfilme coverte. Sie wurde Part des Indie-Rock-Trios Lemur sowie einer Pink Floyd-Coverband. Seit 3 Jahren nun hat sie ihr eigenes Bandprojekt, Nil İpek. Letztes Jahr im Herbst kam ihr Debütalbum, Sabah, heraus. Und worüber sie singt, erzählt sie Ihnen gleich selbst. Hoş geldin, Nil İpek, jetzt live zu Gast im Radio 1 Studio auf der Dachterrasse des Literacafé im Goethe-Institut Istanbul. Und wie versprochen, gleich reden wir. Vorher hören wir aber erstmal einen Song. 3 Musiker sind hier. Die Instrumente sehen lustig aus und teilweise sieht es aus wie Kinderinstrumente. Sie werden hören, wie das klingt. Und die Sängerin hat eine bessere Ukulele in der Hand. Aber es wird toll klingen. Seien Sie dabei, wenn jetzt für Sie hier auftritt Nil İpek. So uzaklar karanlık, yakınlar renksiz. Senden uzakta, kafam gürültülüyken, evim sessiz. Senden uzakta, uzaklar karanlık, yakınlar renksiz. Senden uzakta, evim gürültülüyken, kalbim hier auf der Dachterrasse des Goethe-Instituts Istanbul. Es ist nur fair, die letzten beiden Tage hatten wir hier Bands mit unfassbar und unverschämt gut aussehenden Männern. Heute haben wir eine verdammt gut aussehende Frau hier an meiner Seite. Sie versteht es gerade nicht, aber sie lächelt trotzdem, das ist lieb. Jetzt rede ich nämlich kurz mit der Bandchefin von Nilipek. Die heißt, klingt komisch, ist aber so, Nilipek. Weiß man dann auch, wo der Name herkommt. Ist denn Nilipek eine Band oder ein Solo-Projekt von dir? This is actually a solo project. Yeah. I have my songs, I'm writing them and I'm kind of composing them, but we're working all together on arranging them. Also sie sagt, es ist ein Solo-Projekt, sie, was immer das mal heißt, auch eine Art von Komponistin ist sie, sie schreibt die Songs, aber irgendwie sind wir dann doch ein Projekt. Who are those two guys? Wer sind diese beiden Kerle? Ozan and Can. Ozan is our producer actually, as well as our being... keyboard player, and Can is also helping on arrangements. So we are actually arranging all the songs all together. Mm-hmm. Actually, we're working as a band, but normally it's a solo project because it's all about my issues. Okay, also Sie sind irgendwie schon eine Band. Der Mensch, der am Keyboard sitzt, der ist auch Mitproduzent. Der andere hilft auch mit beim Arrangieren der Songs. Aber irgendwie ist es dann doch ein Solo-Projekt, weil es dann doch alles von ihr kommt. Also kann man sagen, du bist der Chef auf jeden Fall. Yes, I'm the boss. Okay, sie ist der Chef, sagte. Wir verstehen das ja nicht. Welche sind die Themen in deinen Songs? Normally, how can I say? The cycles during the life, and you know, it's the repeating themes and how we always get to the same point after a while, and some loneliness, some love, and some calmness. It's a bit mixed up, but I can say that it's a pastoral spirit of the city. Okay, also es ist auch so, es ist schwierig zu sagen, weil sie sagte, sie singt quasi über alles und nichts. Es geht natürlich auch immer ein bisschen um die Liebe und es geht natürlich auch um den Geist dieser Stadt. Jetzt guckt sie auf meinen Zettel, ob ich noch eine Frage habe, weil ich habe ihr die Fragen nämlich auf Englisch vorher aufgeschrieben, damit dieses Interview schneller geht. Und warum sollte dieses Interview schnell gehen? Damit wir noch mehr Musik hören können. Do you have another song for us? Yes, we have other songs for you too. And what's the name of the other song? The song is called Yeni, which means new. And its meaning is about a new life, actually. It's a new song, as well as being a song about new life. Ein neuer Song über ein neues Leben. Viel Spaß mit Nilipek. Thank you. Mm. güzel bir ev umudu gibi adım adım kıpır kıpır içim sanki üzerimdeki her şey yeni sarhoş arkadaşların sevgisi gibi belki biraz geçici lakin güzel lakin neşeli yağmur yağar ama bulaşmaz gibi ıslatır sadece bir süredir unutmuştum havalardan bahsetmeyi Halbuki en sevdiğim havanın suyun muhabbeti Halbuki en sevdiğim havanın suyun muhabbeti Halbuki en sevdiğim havanın suyun muhabbeti Halbuki Sevdiğim afanı suyun muhabbeti jetzt nicht mehr richtig viel Zeit. Wenn sie noch einen kurzen Song für uns hat, dann würde das funktionieren. Do you have another short song for us? Short song? Yeah. Do we have a short song? are you available to play that with that, those? If we are talking about a long time, then it's a very, very short song. Ja, jetzt wird in der Band diskutiert. Sie ist zwar der Chef, aber es ist offenbar eine sehr, sehr... We can improvise. We have a very short song, okay. But we should improvise about Sie haben that. Einen kurzen Song, den haben Sie jetzt nicht geprobt, deswegen wird jetzt improvisiert. Oh. Viel Spaß nochmal mit Neely Peck. Okay. Okay. Well, sorry for that, but... Yeah, sorry for all the mistakes we're going to do. Evet ben de pek sıkıldım ama çaktırmadım Hep dolaştım ama havalar hep güzeldi ama soğuk olacak diyorlar Bazen arkada taşlarımlar ama bazen sanki kimse yok yanımda odaya kapanmak güzel ama konuşman lazım diyorlar ders giden hiçbir şey yok ki ama sanki biraz fazla nemli hava yollardır ayakta dümdüz ama alışacaksın diyorlar alışırım tabii ki başka bir seçenek yok ki karşımda alışırım tabii ki başka bir seçenek yok ki karşımda derken bir gün birazcık kuzakta akordiyon buldum ben pazarda her şey güzelleşti bak bir anda ders giden hiçbir şey yok ki ama sanki biraz fazla nemli hava yollar düz ayakta dümdüz ama alışacaksın diyorlar alışırım tabii ki başka bir seçenek yok ki karşımda alışırım tabii ki başka bir seçenek yok ki karşımda ders giden hiçbir şey yok ki ama sanki biraz fazla nemli hava yollar düz Nili Peck, vielen, vielen Dank. Thank you very much. It was nice to hear you. Thank you very much. It was a pleasure to be here. Ja, dankeschön. Vielen Dank. Jetzt ist meine Redakteurin Diana Arapovic an meiner Seite, weil morgen geht ja die Radiobrücke Istanbul weiter. Diana, was hast du dir morgen für uns alle ausgedacht? Ja, morgen ist ja leider, leider schon unsere letzte Sendung hier aus Istanbul. Aber auf den letzten Metern machen wir natürlich auch nicht schlapp. Wir erwarten den Intendanten vom Berliner Ensemble, Klaus Peimann. Der ist heute angereist und gelandet. Der Grund ist ein Gastspiel vom BE mit der Drei-Groschen-Oper hier in Istanbul. Da war es ja auch bis vor ein paar Wochen noch fraglich, ob die überhaupt kommen und hier ihr Stück vorstellen können. Dann sprechen wir über Flüchtlingsprojekte hier in Istanbul in der Türkei, organisiert vom Goethe-Institut. Warum die das machen, haben wir uns vorher gefragt. Die Antworten dazu sind sehr, sehr spannend. Und wir beschäftigen uns mal mit der schwulen oder homosexuellen Szene hier in Istanbul. Die gibt es hier und wir haben ein paar davon getroffen und sind gespannt, was sie zu erzählen haben. Hast du nicht ein Thema weggelassen? Das lassen wir erstmal. Ja, das lassen wir noch offen. Wir erwarten nämlich noch prominenten Besuch. Ob das klappt, das werden wir noch erleben. Vielen Dank, dass Sie heute wieder dabei waren auf der Radiobrücke Istanbul. Hat großen Spaß gemacht und wir würden uns freuen, wenn Sie morgen wieder ab 16 Uhr dabei sind. Schönen Abend noch, auch mit Radio 1.